ARD. Alles Geschichte. Der History Podcast. Am Anfang war eine Schnecke. Im Sommer des Jahres 1524 müssen die Bauern in der Grafschaft Stühlingen am Bodensee ihre Sensen niederlegen, ihre Dreschflegel, mitten in der Erntezeit. Denn die Gräfin Clementia von Lupfen hat ein Problem. Ihre Zofen langweilen sich. Deshalb hat sie sich eine besonders ausgefallene Beschäftigungstherapie ausgedacht. Die Zofen sollen Spinngarn auf Schneckenhäuschen wickeln. Und diese Schneckenhüsli sollen die braven Bauern einsammeln und nebenbei Beeren dazu, schließlich ist bald Zeit für Eingemachtes. Durch solcher Kleinfürger Ursachwillen ein unsägliches Würgen und Brennen durch ganz Germanien sich erhebt. So klingt Frühneuhochdeutsch im Jahr 1524. Schwere Kost für heutige Ohren. Deshalb durch eine solch kleine Ursache sollte sich ein unsägliches Würgen und Brennen durch ganz Deutschland erheben. Das war der Bauernkrieg. Folge 1, der große Aufruhr. Von Michael Sammetzer, gesprochen von Maike Rötzer. Eine Schnecke als Auslöser für Aufruhr, Revolte, Aufstand, Krieg? Für einen Konflikt, der sich 1524 in der Schwarzwaldgegend und am Bodensee entzündet und sich dann 1525 über Schwaben nach Franken und schließlich bis nach Thüringen frisst? Eine Feuersbrunst aus Gewalt, Vergeltung, Plünderung aus Mord und Meuchelei? Massakrierende Landsknechte gegen plündernde Bauern? Eine Schnecke? Ernsthaft? Also diese Geschichte der Gräfin von Lupfen zeigt dieses Ganze sehr überspitzt. Lea Wegner leitet das Deutsche Bauernkriegsmuseum in Böblingen bei Stuttgart. Auch ein Ort, der mit dem Blut tausender Bauern getränkt werden wird, aber dazu später mehr. Ob wirklich eine Schnecke den Deutschen Bauernkrieg von 1525, die Revolution des gemeinen Mannes, die Empörung des untersten Standes entfacht hat? Nicht sicher. Aber wenn die Geschichte erfunden ist, so ist sie gut erfunden. Ich denke, mit dieser Geschichte verstehen wir sehr, sehr gut, wie sich die Aufständischen vermutlich gefühlt haben. So eine Banalität letztlich der Schneckenhäuschen haben natürlich die Aufständischen oder die Bauern wirklich als Drangsalieren empfunden. Und drangsaliert werden die Bauern von Stühlingen, so wie in vielen Regionen im Südwesten des heutigen Deutschlands. Als Leibeigene müssen sie Frondienste für ihre Grundherren leisten. Mal 12 Tage im Jahr, aber auch oft 52, je nach Bedarf und Laune des Herrn. Und wenn es nicht Schneckensammeln ist, dann Holzfällen, Baumaterial auf die Burg karren, Brot backen, Bier brauen. Dazu kommen immer mehr Abgaben und Zahlungen. Der 10. Teil der Ernte für die Kirche. Ein Huhn im Jahr, das Fastnachtshuhn. Ein jährlicher Leibzins und. Das wollen sich die Stühlinger Bauern nicht mehr gefallen lassen. Sie haben es satt, dass ihnen ihre Grundherren immer mehr abnehmen, sich bereichern. Am 23. Juni 1524 reicht es ihnen. Sie versammeln sich, bewaffnen sich mit Sensen, Dreschflegeln, aber auch mit Piken und Schwertern. Immerhin sind unter ihnen auch gediente Soldaten. An die 2000 Mann ziehen zur Burg des Grafen Sigismund von Lupfen, dem Gatten der Schneckengräfin Clementia, und sie verlangen zumindest Gehör zu finden für ihre Beschwerden. Sie wehren sich gegen die Willkür ihrer Herrschaft, dass wir ihnen alles tun sollen, was sie uns heißen, als wären wir geborene Knechte, und es mit der Zeit dahin möcht kommen, dass sie uns auch verkaufen würden. Und der Graf macht das, was die meisten Adligen in jener Zeit machen, wenn der gemeine Mann oder die gemeine Frau aufmucken. Abwiegeln, hinauszögern, drohen oder gleich den Vogt mit ein paar eisernen, geschliffenen oder spitzen Argumentationshilfen ins Dorf schicken. In jedem Fall aber sollen sich die widerborstigen Bauern unterwerfen. Diesmal aber ist etwas anders. Die Stühlinger Bauern haben bei ihren Schweizer Nachbarn gesehen, wie man sich der Obrigkeit entledigt und sich eine gerechtere Ordnung, eine Eidgenossenschaft erkämpft. Das macht Mut. Und Sie merken schnell, dass sie nicht allein sind. Die Bauern im nahen Waldshut sind auch wütend. Und im Schwarzwald und am Bodensee und im Neckartal. In den Tavernen und Wirtshäusern fließen nicht nur Bier, sondern auch die Nachrichten aus den umliegenden Herrschaften zusammen. Ein Wort ergibt das andere. Vom Schwarzwald aus breitet sich zum Jahresende 1524 die Unruhe weiter aus. Zeitgleich kommt es in Franken, in Forchheim am Rand der fränkischen Schweiz und auch schon in Thüringen zu Auflehnungen gegen die Obrigkeiten. Es gärt, und zwar an vielen Orten gleichzeitig. Und die Orte wissen voneinander. Der Theologe und Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann hat erforscht, wie die Menschen im 16. Jahrhundert Informationen ausgetauscht haben. Also es ist von der Logistik her in der Tat eindrucksvoll. Und es zeigt auch, mit welcher Intensität kommuniziert wurde zwischen den verschiedenen Ortschaften. Man kann etwa zeigen, dass innerhalb von 2 Monaten die Sachen sozusagen vom Südwesten nach Thüringen und so weiter gelangt sind. Also ein erheblich rasanter Verbreitungsgrad. Der Leidensdruck ist riesig. Viele Bauern leben als Leibeigene. Ihre ganze Existenz ist oft von einem Grundherrn abhängig. Von einem Adligen wie unserem Schneckengrafen oder auch vom Abt eines Klosters. Wie in Kempten im Allgäu. Auch dort leiden die Bauern. Es gibt dort nicht nur Leibeigene, sondern auch freie Bauern. Und auch die sind unter Druck. Freie Bäuerinnen und Bauern lassen sich nämlich schlecht ausbeuten. Wenn die nämlich nicht mehr wollen, können die einfach wegziehen. Deshalb erpresst der Kemptener Fürstabt Sebastian zu Breitenstein die Leibeigenschaft von den freien Bauern. Wenn beispielsweise ein Leibeigener eine Freie heiraten will, muss die Braut sich auch dem Abt zu eigen geben, also Leibeigene werden. Und wer sich nicht hergibt, der wird weichgekocht. Im Kerker. So wie Hans Summer. Item Hans Summer zum See, Leibeigen des Gotteshaus. Ich, Hans Summer zum See, Leibeigener des Gotteshauses. Der hat ein freies Mädchen geheiratet. Da setzte ihn mein Herr gefangen und begehrte, dass er sie zu eigen gäbe. Die Bauern haben über 300 Fälle im Kemptener Leibeigenschaftsrodel, einem Buch, zusammengeschrieben, um das Unrecht vor Gericht anzuklagen. Ich, Ursula Neckerin, bin gefangen worden und in Eisen gelegt. Um herauszukommen, musste ich mich verschreiben und einen Eid leisten. Da hat der Fürstabt schlichtweg Urkunden, lateinische Urkunden, fälschen lassen und Rechtsansprüche geltend gemacht, die vorher überhaupt nicht bestanden hatten. Nicht heiraten dürfen, wen man will, nicht hinziehen dürfen, wohin man will, nicht vererben dürfen, was man will und an wen man will. Das ist die Bauernrealität anno 1524. Entrechtung und Unterdrückung. Die Wut darüber gab es schon lange. Aber frühere Aufstände waren örtlich begrenzt. Die haben sich wieder verlaufen. Dieses Mal ist es anders. Die Bauern erinnern sich nun immer häufiger an das alte Recht, das alte Herkommen, wie sie es auch nennen. An die Zeit, in der sie noch fischen durften und jagen und Brennholz schlagen. Und sie fragen sich, was gibt den Adligen, den hohen Geistlichen eigentlich das Recht, uns unser altes Recht zu nehmen. Sie schreiben erst einmal Beschwerdebriefe oder lassen sie schreiben, weil die Bauern aber in der zweiten Hälfte des Jahres 1524 merken, dass das nicht viel bringt, gehen sie einen Schritt weiter. Nennen wir es kleine Übergriffe durch kleine Provokation. So der Theologe und Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann. Die Bauern weigern sich, ihre Abgaben zu zahlen. Kein jährliches Fastnachtshuhn mehr für den Herrn Grafen. Keinen Zehnt mehr für den ehrwürdigen Abt. Frondienst? Vergesst es, Lehnsherr. Ziviler Ungehorsam anno 1524. Das ist jetzt mal eine Fanfare wert. Aufstand, Aufruhr, empört euch. Brüder, zur Sonne, zur Freiheit, wacht auf, verdammt. Nein, das war später. Viel später, trotzdem. Das sind dann natürlich die Eskalationsstufen, die im sogenannten Bauernkrieg um sich greifen. Man erobert fremdes Gut, fremde Immobilien. Man ernährt sich aufgrund sozusagen der Nahrungsmittelvorkommnisse, die in Schlössern oder natürlich vor allem auch Klöstern vorhanden sind und auf diese Weise natürlich sozusagen das elementare Ernährungsbedürfnis, das diese Bauernhaufen natürlich auch haben. Und so beginnen um den Jahreswechsel 1524-25 die ersten Haufen, so heißen die Heere der Zeit, sich in den Klöstern der Umgebung das zu holen, was ihnen vorher die geistlichen Herren abgenommen haben. Getreide, Brot und Wein. Es ist schließlich ihre Ernte, die Frucht ihrer harten Arbeit. Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Spotteten englische Bauern schon im 14. Jahrhundert. Nun geht es auch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gegen die weltliche und kirchliche Obrigkeit. Und vielerorts schließen sich auch die städtischen Unterschichten den Bauern an. Weber, kleine Handwerker und Tagelöhner. Historiker sprechen deshalb auch vom Aufstand des gemeinen Mannes, wie der ärmere, politisch rechtlose Stand damals genannt wird. So sind sie in Gemeinschaft alle Dienstage umhergezogen und haben täglich an Zahl zugenommen, bis sie auf gegen 400 Mann anwuchsen. In Baltringen treffen sich an Weihnachten 1524 die Bauern um Ulrich Schmidt. Auch sie haben schon längst Beschwerdeartikel aufgesetzt, Forderungen aufgestellt. Jetzt bewaffnen sie sich, stellen Haufen auf, paramilitärische Truppen, die bis zu 10.000 Mann stark sein können. Sie ziehen nach Ulm, damals die mächtigste Stadt im Schwäbischen, und dort macht Ulrich Schmidt klar, dass es ihnen nicht unbedingt darum geht, Krieg zu führen. Dass wir Waffen und Harnisch jetzt in letzter Zeit bei uns führen, geschieht nicht in der Absicht, sie zu benutzen und zu gebrauchen, sondern allein darum, dass wenn uns diese Vereinigung böse ausgelegt werden und man uns also gleich, ohne den Gründen unseres Vorhabens nachzugehen, wehrlos abwürgen wollte, wir damit unser Leben erhalten und uns verteidigen könnten. Die Antwort des Ulmer Bürgermeisters spricht für sich und lässt schon erahnen, wohin die Reise geht. Mit den Bauern ist es wie mit den Fröschen im Frühling. Sie kommen und machen Quak, Quak. Und dann kommt der Storch und frisst sie. Nicht nur unter den Bauern spitzt es sich geradezu, sondern auch in der Kirche. Die ist schon seit längerem gespalten. Es sind die ersten Jahre der evangelischen Bewegung, nachdem der Wittenberger Theologe Martin Luther 1517 seine 95 Thesen publik gemacht hatte. Luthers Ideen verbreiten sich bei Gelehrten wie beim einfachen Volk wie ein Lauffeuer. Freie Reichsstädte und Fürstentümer schließen sich an. Sie wollen eine Rückkehr zur reinen Lehre, wie sie nur im Evangelium überliefert ist. Und sie fordern eine Reform der gesamten Kirche. Sogar ein neues Bild von Menschen scheint aufzukommen. Luther erklärt, wie er das mit dem göttlichen Recht sieht. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Aber eben auch? Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Also was jetzt? Wenn Luther von Freiheit spricht, meint er damit die Freiheit der braven Christen im Himmelreich. Auf der Erde gilt aber selbstverständlich die göttliche Ordnung von Herr und Beherrschtem, von oben und unten. Trotzdem, die Bauern fühlen sich von Luther ermutigt. Ihre Hoffnungen auf irdische Freiheit verbinden sie aber vor allem mit anderen Reformatoren, an erster Stelle Ulrich Zwingli. Der Schweizer Bauernsohn entwirft ein neues Modell für eine Kirchengemeinde. Er schafft es sogar, im Raum Zürich die Leibeigenschaft zu beenden. Die Bibel ist dort also nicht nur die Grundlage für ein Leben im Jenseits, sondern auch auf Erden. Hunderte Kilometer weiter, in Altstädt, im Südwesten Sachsen-Anhalts, erzählt derweil der Theologe Thomas Münzer den Menschen: Achtung! Achtung! Das jüngste Gericht steht kurz bevor. Die Bauern sollen deshalb das Schwert in die Hand nehmen, um als Auserwählte Gottes die frevelhaften Mächtigen in seinem Auftrag zu strafen. Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Die Reformation gibt den Bauern Selbstbewusstsein und ein Ideal. Anders als bei früheren Erhebungen spüren sie jetzt die Kraft des Evangeliums. Denn predigen die Reformatoren nicht, es ist nur Recht, was im Evangelium steht? Und wo bitte im Evangelium steht etwas von einer Leibeigenschaft? Immer mehr Bauern von Basel bis Konstanz haben fürs Erste die Abgaben an ihre Herren eingestellt. Kein Zehnt mehr, kein Fastnachtshuhn, kein Frondienst für die Herrschaft. Das alarmiert eine mächtige Gegenkraft. Den Schwäbischen Bund. Das ist ein Bündnis von etwa 30 Herrschaftsgebieten im Südwesten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und es ist vor allem auch ein Militärbündnis. Eine Art Mini-NATO fürs Ländle. Über allem herrscht Kaiser Karl V. Sein Bruder Ferdinand sitzt in Innsbruck als Statthalter. Und an diesen schicken die Vögte ihren Hilferuf: Innsbruck, wir haben ein Problem. Dort, unter dem goldenen Dachel, sitzt Erzherzog Ferdinand und sieht, was sich da zusammenbraut. Und er hat eine folgenschwere Idee. Er holt sich einen Problemlöser. Einen Mann, von dem die Bauern noch viel zu hören und zu sehen bekommen werden. So viel, dass ihnen Hören und Sehen vergehen wird. Georg Truchseß von Waldburg-Zeil. Ein Feldherr, ein geübter Krieger, ein Ausputzer der besonderen Art. Und er hat sich schon ein paar Mal bewähren können. Immer wieder ist er im Auftrag wechselnder Herren ins Feld gezogen. Seine unbarmherzige Härte gegen die Bauern wird ihm noch einen berüchtigten Namen einbringen. Der Bauernjörg. Dieser Truchseß Georg von Waldburg-Zeil, alias Bauernjörg, ist für die Erzählung des Bauernkriegs, zumindest im bauernfreundlichen Universum, das, was Darth Vader für Luke Skywalker in Star Wars ist. Der ultimative Bösewicht, der im Auftrag des Fürstenimperiums, des Schwäbischen Bundes und der Habsburger die Bauernrebellen bekämpfen soll. Die Figur polarisiert. Christoph Wegele führt durch das Museum der Waldburg, dem Stammsitz des späteren Bauernjörg, und versucht, den Truchseß zu begreifen. Er war Adel durch und durch. Und diese Adelsherrschaft war in den Augen des damaligen Adels schlichtweg gottgewollt. Allerdings mit schrecklichen Konsequenzen. Lässt der Bauernjörg doch in den folgenden Monaten zehntausende Bauern von seinen Landsknechten niedermachen. Ihnen selbst auf der panischen Flucht noch mit den Reitern nachsetzen und massakrieren. Er lässt die Anführer der Bauern grausam hinrichten, einige von ihnen sogar langsam am offenen Feuer rösten. Und wenn ich in dieser Zeit mit jemandem verhandeln möchte, dann muss ich einen Trumpf haben. Wenn ich einfach nur sage, Bauer, du hast recht, dann kommt dieser Bauer im halben Jahr mit der nächsten Forderung. Wenn ich den aber militärisch schlage und dem ganz klar sagen kann, so und jetzt hörst du mir ein letztes Mal zu, und dann kann man vernünftig verhandeln und kann Regelungen treffen, die dann auch langfristig von beiden Seiten eingehalten werden. Wenn ihr das nicht tut, so werde ich gegen euch als Verbrecher und Aufwiegler gegen den Landfrieden im Reich vorgehen. Der Truchseß alias Bauernjörg spricht von Landfriedensbruch. Das ist ein echtes Kapitalverbrechen der damaligen Zeit. Darauf steht in jedem Fall die Todesstrafe. Das ist also die Konfliktlage im Februar 1525. Der Schwäbische Bund, die Fürsten und Kirchenmänner, aber auch ihr Feldherr, der Truchseß, sehen sich auf der Seite des Rechts. Sie sagen, die aufrührerischen Bauern rütteln an der gottgewollten Ordnung von Herrschaft und Beherrschten und begehen somit Landfriedensbruch. Aber Moment, auch die Bauern berufen sich auf Gott. Sie berufen sich auf das göttliche Recht des Evangeliums, in dem von Leibeigenschaft keine Rede ist. Ihre Forderungen haben die Bauern am Bodensee in Württemberg und im Allgäu schon längst formuliert. Nun aber werden sie gebündelt. Gebündelt zu einer Fackel, die ein Lauffeuer entzündet. Das verbreitet sich schneller über das Land, als es die Bauernheere tun können. Die Fackel, das sind die 12 Artikel von Memmingen. Heute gelten sie vielen als die erste Forderung von Freiheits- und Menschenrechten überhaupt. Memmingen im Allgäu ist damals eine wichtige, einflussreiche Reichsstadt. Und genau dort treffen Anfang März 1525 die Anführer der drei großen schwäbischen Bauernhaufen vom Bodensee, aus Baltringen und aus dem Allgäu zusammen. In der Kramerzunftstube verhandeln sie 3 Tage lang über ihre Forderungen. An deren Ende stehen 12 Artikel. Deren mutmaßliche Verfasser oder zumindest Redakteure sind der Laienprediger Sebastian Lotzer und der Theologe Christoph Schappeler. Sie wagen in den 12 Artikeln etwas bis dahin Unerhörtes. Sie wollen mit den Adressaten ihrer Forderungen, den Obrigkeiten, auf Augenhöhe verhandeln. und zur Grundlage dafür machen sie das Evangelium. In den Artikeln fordern die Bauern zum Beispiel, ihre Pfarrer selbst wählen zu dürfen und nicht von einem Bischof eingesetzt zu bekommen. Das ist ihnen wichtig, weil sie so ja das reine Evangelium zu hören bekommen und nicht ihre Abgaben einfach einem ortsfremden Pfründekassierer abliefern müssen. Die reine Lehre ist die Offenbarung der Bibel. Heide Rustzat-Ewig aus Memmingen hat die 12 Artikel in modernes Deutsch übersetzt. Denn nur indem der Bauer natürlich in die Kirche ging, konnte er erfahren, was da drin steht in der Bibel. Und dadurch konnte er auch praktisch das Heil erwerben, eine Sicherheit für das Leben danach. Den kirchlichen Zehnt, die Abgabe an die Geistlichkeit, wollen die Bauern zwar weiter bezahlen, ihn aber nicht in den Schlund des Klosters werfen, sondern davon den Unterhalt für den örtlichen Pfarrer und die Kirchengemeinde bezahlen. Die Bauern fordern auch Selbstbestimmung. Heute würden wir sagen, kommunale Selbstverwaltung. Und ja, die Abschaffung der Leibeigenschaft. Das ist jetzt der entscheidende Artikel. Wir wollen frei sein. Aber nicht, dass ihr denkt, wir wollen ganz frei sein. Da ist sofort die Angst um Gottes Willen. Uns wird unterstellt, wir wollen frei sein. Das heißt, wir wollen hier radikal alles von unten nach oben kehren. Wir wollen alle Obrigkeiten abschaffen. Nein, nein, nein. Der Obrigkeit muss man gehorsam sein. Der Bauer soll ruhig arbeiten für seinen Herrn, bloß in einer bestimmten Form. Es geht schon um die Menschenwürde. Das ist ganz, ganz klar. Außerdem geht es den Bauern um ganz praktische Lebensumstände. Dinge des Lebens. Jagen und Fischen etwa soll allen erlaubt sein. Jeder soll sich Holz zum Heizen und Bauen aus den Wäldern holen dürfen, so wie sie es früher durften. Und die Herrschaft soll sich doch künftig an die vereinbarten Frondienste halten und nicht willkürlich immer wieder neue Dienste fordern. Wie kommt eine Idee in die Welt? Wie kommt der Gedanke, dass alle Menschen vor Gott gleich sind, aus dem kerzenbeleuchteten Schreibzimmer von Sebastian Lotzer in die Welt? Durch Social Media. Social Media im 16. Jahrhundert, das ist das Flugblatt. Und das ist neu. Das Interessante am 16. Jahrhundert oder den Phänomenen des 16. Jahrhunderts ist, dass durch eine bestimmte Publikation, nämlich die 12 Artikel Gemeiner Bauernschaft, im Grunde ein Schneeball-Effekt ausgelöst wurde, der ganze Landschaften in Aufstandszonen verwandelte. Vor allem aber ist es die Erfindung eines Mannes aus Mainz, der Mitte des 15. Jahrhunderts die Medienwelt revolutioniert. Johannes Gutenberg und sein Buch. Die 12 Artikel von Memmingen werden in damals sensationellen 12 Auflagen von über 25.000 Stück gedruckt und breiten sich in Windeseile aus. Das Flugblatt ist das modernste Propagandainstrument der Zeit. Und die Bauern machen davon Gebrauch. Noch warten einige Bauernführer darauf, dass die Herren auf ihre Forderungen reagieren. Da passiert es. Das Gemisch aus aufgestauter Unzufriedenheit und erlittenem Unrecht explodiert. Einige Bauernhaufen gehen zielgerichtet gegen Burgen und Klöster vor, um sich zu versorgen, Waffen zu erbeuten und sich strategische Positionen zu sichern. Die Besatzungen der Burgen, die Mönche und Nonnen in den Klöstern, lassen sie meist in Ruhe abziehen. Mancherorts werden Burgen und Klöster anschließend niedergebrannt. Auch unter den gemeinen Männern gibt es gemeine Männer, radikale und unberechenbare. Die Lage gerät immer mehr außer Kontrolle. Der Truchseß Georg von Waldburg bekommt vom Schwäbischen Bund den Auftrag, dem Einhalt zu gebieten. Bei Leipheim bei Ulm trifft er mit seinem Heer auf etwa 9000 Bewaffnete des sogenannten Seehaufens vom Bodensee. Und eigentlich sieht es für den Truchseß, den Bauernjörg, gar nicht so gut aus. Rein strategisch. Denn die Bauern sind in der Überzahl. Trotzdem wird die Schlacht bei Leipheim zu einem furchtbaren Gemetzel. Denn der Bauernjörg hat etwas, was die Bauern nicht haben. Einen guten Plan. Erfahrung. Ein einheitliches Kommando und eine Elitetruppe. Die Reiterei. Adlige Ritter, kampferprobt und extrem schnell auf ihren Rössern. Die setzen den Bauern nach, als sie schon längst panisch die Flucht ergreifen und stechen sie von hinten ab. Leipheim ist ein Desaster für die Sache der Bauern. Aber auch die Lage des Truchseß ist militärisch durchaus prekär. Das weiß er. Er muss Zeit gewinnen, um sich zu verstärken. Und deshalb macht er dem nächsten Bauernhaufen, auf den er in Weingarten nördlich von Ravensburg trifft, ein Angebot, das die Bauern vielleicht hätten ablehnen sollen. Denn im Vertrag von Weingarten bietet der Truchseß den Bauern zwar freies Geleit und die Aussicht, künftige Konflikte vor einigermaßen unabhängigen Schiedsgerichten lösen zu können. Was aber ist mit Freiheit, Gleichheit, Evangelium? Nicht viel. Das war kein Vertragswerk, mit dem die Herrschaft wirklich einen langfristigen Friede anstrebt. Aber die Bauern sind eben keine Krieger. Eine Mehrzahl denkt vermutlich, lieber ein klitzekleiner Erfolg, als am Ende tot auf dem Schlachtfeld zu liegen. Und deshalb nehmen sie das vergiftete Angebot des Truchseß an. Vielleicht die letzte Chance auf eine halbwegs friedliche Beilegung des Konfliktes? Vielleicht. Dann aber kommt Weinsberg. Der Vertrag von Weingarten ist noch nicht mal gesiegelt, da ereignet sich ganz woanders etwas, das die Auseinandersetzung zwischen Herrschenden und Beherrschten für immer verändern soll. Und zwar in Weinsberg, östlich von Heilbronn. 3000 Bauern vom Schemmelsberg auf die Burg und 5000 Bauern gegen die Stadt. Also es muss ein riesen Bauernheer gewesen sein, die kamen hier rein in die Stadt. Nicole Lang ist Gästeführerin in der kleinen Stadt Weinsberg. Über ihr erhebt sich die Burg Weibertreu. Dort saß im April 1525 Graf Ludwig von Helfenstein. Der Helfenstein war ja mit 80 Mann hier in der Stadt Weinsberg, weil er hat ja gedacht, wenn was angegriffen wird, dann wird die Stadt angegriffen und nicht die Burg. Nun marschieren also an die 10.000 Bauernkämpfer auf. Hinter ihnen der Tross an Versorgungskarren, Familien. Vor den Toren von Weinsberg machen sie Halt. Zwei Unterhändler mit weißer Flagge erscheinen in der Nacht auf Ostersonntag am Stadttor. Und haben gesagt, schwör auf die 12 Artikel vom Sebastian Lotzer. Und dann passierte genau das Gleiche wie den anderen. Wir nehmen das Essen aus der Burg mit und wir ziehen einfach weiter. Und was macht der Helfenstein? Er schießt auf die zwei Parlamentäre und jagt die davon. Und natürlich für den kleinen Beobachter klar war, Weinsberg muss fallen. Die Bauern stürmen die Stadt, die Burg, die Kirche. Der bedrängte Graf von Helfenstein bietet 30.000 Gulden. Zum Vergleich, ein Landsknecht, also ein Söldner, verdient 4 Gulden im Monat und ein Knecht um die 7 Gulden im Jahr. Aber sein Geld nützt dem Grafen nichts. Er und 2 Dutzend andere Adlige werden auf Befehl des Bauernführers Jäcklein Rohrbach durch die Spieße gejagt. Durch die Spieße jagen? Das ist der heute noch sprichwörtliche Spießrutenlauf. Die Verurteilten müssen sich nackt ausziehen und durch ein Spalier von Männern laufen, die sie mit Lanzen zu Tode stechen. Grausam? Ja. Vor allem aber entehrend. Und auf gar keinen Fall ein würdiger Tod für einen Adligen. Der Bauernjörg ruft: Ich kann nicht denken, wie die Bauern zu stillen wären, als mit Gewalt. Mit Gottes Hilfe gegen die Teufel! Es mag grauenhaft klingen, aber für den Bauernjörg und den Schwäbischen Bund ist das, was in Weinsberg passiert ist, propagandistisch gesehen, ein Geschenk. Nach Weinsberg ist nichts mehr wie vorher. Die Eskalation lässt sich nun nicht mehr aufhalten. Von nun an haben die Fürsten den Satz auf den Lippen: Rache für Weinsberg. Und Martin Luther schwenkt nun endgültig weg von der Sache der Bauern. Im Mai 1525 veröffentlicht er den Text »Wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern« und rät den Fürsten: »Man soll sie zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie man einen tollen Hund erschlagen muss.« Es gibt auch schon jemanden, der dafür bereitsteht. Der Truchseß Georg von Waldburg, der Bauernjörg. Er kündigt biblische Vergeltung an. Das war der Bauernkrieg. Folge 1, der große Aufruhr. Von Michael Zammetzer, gesprochen von Maike Rötzer. Regie Günther Maurer. Wie geht es weiter im Krieg der Bauern? Jäcklein Rohrbach wird dem Bauernjörg in die Hände fallen. Das Geschehen bekommt Dimensionen, die weite Teile Deutschlands erschüttern. Das erzählt die nächste Folge. Das war der Bauernkrieg ist eine Gemeinschaftsproduktion von MDR, BR und SWR. Alle Folgen der Reihe sind im ARD-Podcast Alles Geschichte zu hören. Ganz am Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Was gestern war, ist lange nicht vorbei. Was Geschichte mit unserem Leben heute zu tun hat, erfahrt ihr jeden Tag im Zeitzeichen-Podcast. Da geht es immer um ein Datum der Geschichte, vom Urknall bis zur Neuzeit, das auch heute noch wichtig ist. Zum Beispiel, was eine untergegangene Insel in der Nordsee über den Klimawandel verrät. Oder wie ein deutscher Apotheker vor fast 400 Jahren zufällig die Zündhölzer erfunden hat. Das alles immer in einer knappen Viertelstunde spannend erzählt. Hört mal rein in Zeitzeichen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes.